بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, inshallah ihr erinnert euch noch daran, dass wir, also erstmal willkommen zum 58. Unterricht zur Sira. Wir sind jetzt bei Sulh al-Hudaybiyah, das heißt bei dem Friedensvertrag, oder es geht, das Thema ist die Auseinandersetzung von al-Hudaybiyah. Und wir haben beim letzten Mal gesagt, das letzte, was wir gesagt haben, war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Freunde zu Rate gezogen hat in Bezug auf die Quraysh. Soll er es wirklich angehen und sich nach Mekka begeben, oder soll er lieber sich anderen arabischen Stämmen zuwenden, die ebenfalls den Muslimen ein Dorn im Auge sind? Und der Abu Bakr radiallahu anhu hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam empfohlen, sich zu Umrah weiter zu begeben, und sollten sie bekämpft werden, dann sollen sie sich wehren, und sie sollen nicht von vornherein sich mit dem Quraysh auseinandersetzen und auch nicht mit den anderen Stämmen. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam war zu dieser Zeit in Usfan, und dort hat er dann das Salat al-Khawf verrichtet. Salat al-Khawf ist das Gebet in Angstzustand, ist ein ganz normales Salat dieser fünf Gebete, allerdings auf eine spezielle Art und Weise, so dass man auch im Zustand der Angst in der Gemeinschaft betet und sich vorsieht davor, dass der Feind eventuell einen angreifen wird, während man betet. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam ist dort durch einen Bergpfad gelaufen, Bergpfad auf Arabisch Thaniya, und der heißt Al-Murar oder Mirar oder Marar, drei Arten, wie es überliefert ist. Und dort sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Geschichte erwähne ich, das ist eine Manqaba, sagt man, eine Ehre der Leute, der Ansar radiallahu anhum, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat an der Stelle dort gesagt, wer den Bergpfad Al-Marar durchgeht, und ihr wisst, diese Bergpfade sind schwierig durchzugehen, denn dort das Gebiet ist gebirgig, logischerweise, und diese Bergpfade sind nicht immer einfach. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer den Bergpfad von Al-Marar passiert, dem wird das Gleiche geschehen, wie den Kindern Israels ebenfalls geschehen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam weist hier auf eine Ayah im Koran al-Karim hin, das ist die Ayah 58 in Surat al-Baqarah, es geht eine ähnliche Surat al-Araf ebenfalls. Und als wir sagten, Allah spricht, und als wir sagten, tretet ein in diese Stadt, Allah spricht die Kinder Israels an, und sie sollen mit ihren Propheten die Stadt al-Quds betreten und sie vom Schirk befreien. Er sagt, tretet ein in diese Stadt und esst, wo immer ihr wollt, reichlich von dem, was in ihr ist. Und tretet euch niederwerfend oder besser gesagt erniedrigend ein durch das Tor und sagt Vergebung. وَقُولُوا حِطَّة. حِطَّة heißt, kommt vom arabischen Wort حَطَّة, und gemeint ist entlasten, Entlastung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, wenn ihr durch diesen Bergpfad eintretet, genauso wie die Kinder Israels ihnen angeordnet wurde, Jerusalem zu betreten, dann wird euch das Gleiche gegeben, was ihnen versprochen worden war. Und so haben die Sahaba das gemacht, und die ersten waren die Khazraj. Das ist der eine der beiden Ureinwohner von Medina, und das gehört zu den großen Errungenschaften der Khazraj, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen, mit allen anderen Sahaba zufrieden sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nämlich diesen Bergpass offensichtlich durchlaufen, um Khalid ibn al-Walid zu entkommen, ihn und seine Armee zu entkommen. Und Khalid hat das irgendwann mal mitbekommen und ist dann eben nach Mekka zurückgekehrt, weil sie sind ihm ausgewichen. Die Quraysh sind in einer Ortschaft, haben sie niedergelassen, die heißt Baldach, und sie sind den Muslimen dort zuvorgekommen hinsichtlich des Brunnens. Und das war eines der wichtigsten Sachen natürlich, wenn man sich irgendwo niederlässt, dass man die Stellen kennt, an denen es Wasser gibt, sodass man sozusagen dadurch sogar den Krieg schon gewinnen kann, indem man das Wasser für sich gewinnt. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam begab sich dann in Richtung Makkah wegen der Umrah. Er wollte nur, wie gesagt, Khalid und seinen Leuten aus dem Weg gehen. In Richtung Makkah ist dann irgendwann mal seine Kamelstute, die heißt Paswa, ist irgendwann mal, hat sich niedergekniet. Plötzlich beim Laufen stehen geblieben, niedergekniet und hat sich nicht mehr nach vorne bewegt. Dann haben die Leute gesagt, خلأت القصواء, was so viel heißt wie, die Qaswa ist widerspenstig geworden. Sie hört nicht. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, die Qaswa ist nicht widerspenstig geworden und das zieht ihr auch nicht. Sie macht sowas nicht. Er sagte, ولكن حبسها حابس الفيل, sondern, was geschehen ist, es hat sie dasselbe zurückgehalten, was damals den Elefanten zurückgehalten hat. Und er spielt an auf die Geschichte mit Abraha und den Elefanten, die irgendwann mal nicht mehr weitergelaufen sind. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, was auch immer sie mir vorschlagen, wodurch sie die unantastbaren Dinge Allahs verherrlichen, so werde ich zustimmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam drückt damit aus, dass er jeden Konflikt aus dem Weg gehen will. Und er wollte gar nicht auf Konfrontation gehen. Und er wollte alles dafür tun, dass die Quraysh, weil das Problem war, sie hat die Quraysh, wie wir gesagt haben, sie haben das Gerücht verbreitet, dass die Muslime die heilige Kaaba nicht verherrlichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte genau das Gegenteil erreichen. Deswegen ist er alle Dinge eingegangen, durch die das Haus Allahs verherrlicht wird. Und in erster Linie, dass kein Kampf stattfindet. Weil in dem heiligen Gebet Al-Haram darf normalerweise kein Kampf stattfinden. Man darf sich nur wehren, aber man darf keinen Kampf beginnen. Und deswegen wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das möglichst vermeiden. Die Muslime auf dem Weg dorthin sind einen Weg gegangen, an dem es wenige Brunnen gab. Und logischerweise befinden sich die Brunnen auf den Hauptpfaden. Und sie sind einen anderen Pfad gegangen, wo es weniger gab. Und so haben sich die Muslime beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beklagt, dass sie durstig sind. Und daraufhin hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam einen Pfeil aus seinem Köcher genommen und hat den Sahaba gesagt, nehmt diesen Pfeil und macht ihn in das Wasser. Macht ihn in das Wasser. Und so haben die Sahaba radiallahu ta'ala anhum alle von dem wenigen Wasser getrunken. Und das war einer der Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Feldzug oder in dieser Auseinandersetzung, in dieser Geschichte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wollte sein Möglichstes tun, dass die Quraysh am Leben bleiben und dass sie nicht ihr Leben verlieren durch irgendeinen sinnlosen Kampf. Und er hatte die Hoffnung, dass die Quraysh auch den Islam annehmen. Denn die Quraysh, sie gehörten, sie waren von allen Arabern diejenigen, die am klarsten Arabisch war. Bitte noch kein Adhan machen. Bitte noch kein Adhan machen. Erst Adhan machen, wenn ich sage. Die Quraysh gehörten zu denjenigen, die am klarsten die arabische Sprache sprechen konnten. Und sie waren auch diejenigen, die am intelligentesten gewesen sind. Und sie hatten die meiste Erfahrung und sie hatten die höchste Stellung gehabt in der damaligen arabischen Halbinseln. Deswegen wartet der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf aus, dass sie auf keinen Fall er wollte unbedingt, dass sie den Islam annehmen. Denn es ist viel besser für die islamische Da'wah, dass die Leute in den Islam eintreten, als dass man sie bekämpft und sozusagen Seelen verliert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war nur bedrückt, weil die Quraysh so hartnäckig waren und sie unbedingt auf Krieg aus waren. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, was ist mit den Quraysh? Die Krieger haben sie nur geschwächt. Was würde es ihnen denn schaden, wenn sie mich zu den Leuten gehen lassen würden? Was würde es ihnen schaden, wenn sie mich nicht daran hindern würden, wenn ich zu den Leuten gehe und mit ihnen Da'wah mache und sie zum Islam einlade? Er sagte, wenn die Leute, die anderen außer Quraysh, wenn sie mich dann töten, dann haben sie genau das bekommen, was sie eigentlich wollten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir die Macht über die anderen gibt, dann werden sie in den Islam eintreten, zahlreich, weil keiner von ihnen gefallen ist und gestorben ist. Und wenn die Leute den Islam nicht annehmen, dann kämpfen sie allesamt mit ihnen zusammen und sie sind stark und kräftig. Was wollen die Quraysh eigentlich? Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei Allah, ich werde sie bekämpfen aufgrund dessen, was Allah, aufgrund dessen, womit Allah subhanahu wa ta'ala mich entsandt hat, bis Allah subhanahu wa ta'ala mir die Macht ihnen übergibt oder mein Nacken frei wird. Dieser Ausdruck, mein Nacken frei wird, bedeutet, gemeint ist für das Schwert. Also wenn du im Kampf bist und dein Nacken ist frei, gemeint ist, dass zwischen dir, zwischen deinem Nacken und dem Schwert nichts mehr ist und dass der andere nur noch zuschlagen muss. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam will damit ausdrücken, dass er sallallahu alaihi wasallam seine Botschaft bis ans Ende seines Lebens durchsetzen versuchen wird, koste es, was es wolle, selbst wenn er dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch immer wieder Leute von seinen Leuten zu den Quraysh geschickt, die neutral waren auch teilweise, um ihnen zu sagen, um ihnen mitzuteilen, dass die Muslime nicht auf Krieg aus sind, sondern dass sie eigentlich nichts anderes wollen, außer das Haus Allahs, al-Bayt al-Haram, besuchen, es verherrlichen und die Umrah vollziehen. Budayl ibn Warqa al-Khuza'i, er kam dann zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und teilte ihm mit, dass die Quraysh, die Muslime vom Betreten von Makkah abhalten werden. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihm klar gemacht, dass sie nicht vorhaben zu kämpfen. Und er ist zu den Quraysh zurückgegangen, hat ihnen gesagt, hört zu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Leute, sie wollen nicht kämpfen, sie wollen nur die Umrah vollziehen. Aber Quraysh antwortete und sagten, wenn er nur gekommen ist, um die Umrah zu vollziehen, dann werden wir das auf keinen Fall zulassen bei Allah. Wir wollen nicht, dass die Araber sagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Umrah bei uns hat vollzogen. Und so haben die Muslime in Wirklichkeit einen guten Schachzug gemacht, weil sie in jedem Fall gewonnen haben. Wenn die Muslime Mekka betreten werden und die Umrah vollziehen werden, dann werden die Araber das Gerücht verbreiten und sagen, die Muslime verherrlichen sehr wohl die Kaaba und das, was die Quraysh über sie erlogen haben, entspricht nicht der Wahrheit. Oder die Quraysh verhindern die Muslime, die Kaaba zu betreten und Mekka zu betreten und die Umrah zu vollziehen, dann werden die Leute sagen, was ist mit den Quraysh los? Ein Volk kommt und sie wollen die Umrah vollziehen, das Haus Allahs verherrlichen und sie haben das deutlich gesagt und haben viele Leute geschickt, um das mitzuteilen und sie haben sie davon abgehalten. Das wäre in beiden Fällen ein Verlust für die Quraysh in Bezug auf ihr Ansehen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat nach und nach einer nach dem anderen zum Quraysh geschickt und ihnen sein Vorhaben mitgeteilt. Auch hat er Khiraj ibn Umayyah al-Khuza'i geschickt und die Quraysh wollten ihn sogar töten. Aber dort die Leute von Al-Habasha, sie haben ihn beschützt. Und auch wollte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu schicken, aber dann hat er sich umentschieden, hat doch Uthman ibn Affan geschickt, weil Umar radiallahu anhu war ihnen sehr feindselig gesinnt und sie haben ihn, es gab eine tiefe Feindseligkeit ihnen gegenüber und sein Volk, die Bani Adi, sie haben ihn nicht mehr beschützen wollen, also hat er sozusagen keinen Hinterhalt gehabt bei den Quraysh, so hat er Uthman radiallahu anhu geschickt. Er war in der Obhut von Aban ibn Sa'id und so konnte er die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Quraysh mitteilen. An dieser Stelle machen wir Stopp und inshallah werden wir beim nächsten Mal sehen, was Uthman radiallahu ta'ala anhu dort geschehen ist und was die Sahaba radiallahu anhum in der Zwischenzeit gemacht haben und wie diese Verhandlungen ausgegangen sind. Und was die Ergebnisse dieser Verhandlungen waren und welchen Nutzen die Muslime daraus hatten. Möge Allah euch belohnen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Moment.